Das waren die Nachrichten. Es folgt unsere Umfrage der Woche, heute zu dem Thema: Was war dieses Jahr Ihr schönstes Erlebnis? Wir haben Passanten in der Fußgängerzone angesprochen und einige Antworten für Sie zusammengestellt. Aufgabe 41. Mein schönstes Erlebnis? Da muss ich gar nicht lange nachdenken. Das ist natürlich die Geburt meiner Tochter. Wir sind so glücklich, dass unser großer Sohn Daniel endlich eine kleine Schwester bekommen hat. Wir mussten ein bisschen länger warten. Alle befreundeten Familien haben schon das zweite oder sogar das dritte Kind. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass der Abstand zwischen den beiden jetzt ein bisschen größer ist. Dann ist der Daniel nicht so eifersüchtig.